Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X2Tobi, und ich unterhalte mich jetzt mit Schwarzbart, der von mir den Titel Don Schwarzbart verliehen bekommen hat. Und das liegt an dem Kleidungsstil, den er auf dem Bundestagsbarcamp im Unperfekthaus hatte. Und da hat er mir erzählt, dass ihr so ein bisschen was vorhabt, und ihr hattet gesagt, und es ist ja dann auch passiert, dass ihr die Ankündigung dann fortsetzt, und jetzt ist es soweit. Kurze Vorstellung und sag, was passieren wird. Die Hölle wird losbrechen. Naja, wahrscheinlich nicht. Wir haben uns um das bewährte Corninghaus in Dortmund beworben. Wir konnten das leider nicht für das ganze Wochenende haben, weil für den Sonntag hätten wir da schon 500 Leute garantieren müssen. Sonst machen die das nicht auf. Also haben wir am 20.10. das Dietrich-Corninghaus in Dortmund für uns, um dort Programmarbeit zu leisten. Es werden auf jeden Fall teilnehmen die Mitglieder der AK Forschungspolitik, der AK Kultur und der AK Bildung. Die Arbeit und Soziales, Bauen und Verkehr haben sich angekündigt. Es wollen auch Gruppen über Transidentität und solche Sachen reden. Und leider ist gleichzeitig noch ein weiteres Kongressereignis in Aachen. Aber das ist so weit weg, dass es wahrscheinlich niemanden aus Osnabrück oder, Osnabrück nicht, aber Ostwestfalen-Lippe oder Konsorten dazu bringen wird, an Dortmund vorbeizufahren. Also das ist der Grund, warum wir hier so einen Kurzpodcast machen. Wir wollen dazu aufrufen, nutzt diesen Tag der programmatischen Arbeit und kommt, und das fassen wir jetzt nochmal kurz zusammen, ich werde es auch in den Shownotes im Blog veröffentlichen, bitte einmal eben das Datum, die Uhrzeit und wie finde ich das Detlef Corninghaus? Dietrich, aber egal. Dietrich, ja. Das Datum ist der 20.10. Uhrzeit, es beginnt um 10 Uhr. Missionsziel der Technik bei uns in Dortmund ist, dass alle Räume WLAN haben und Mumble und streamingfähig sind, sodass Piraten aus der ganzen Republik an diesen Sessions teilnehmen können, denn es wird dort um Bundespolitik gehen. Wir werden dort die letzten Anträge und die letzten Programmentwürfe für die Bundesparteitag in Bochum zusammenzimmern. Mit wie vielen Gästen oder Besuchern rechnet ihr? Alles in allem vermute ich, werden es um die 100 werden. Ich darf schon mal sagen, das Krähennest wird bemüht sein, zumindest einen Krähennestler zu schicken, um dann auch ein bisschen zwischendurch nachzuhören, was denn an Programmatik so passiert. Denn Programmatik ist ja das, was wir in der Piratenpartei dringend brauchen. Noch dazu, zu dem, was wir eh schon haben. Ganz genau. Dazu kann man noch weiterhin sagen, dass der AK Kultur in NRW, dem ich auch seit Gründung angehöre, mittlerweile geschafft hat, dass es eine AG Kulturpolitik gibt. Das heißt, es wird auch Bundespolitik in der Kultur gemacht. Und das Gleiche gilt für Forschungspolitik. Es gab bisher keinen Arbeitskreis Forschungspolitik in NRW und es gibt sehr wenig Aktivitäten auf Bundesebene. Wir werden auf jeden Fall auch da für die Forschungspolitik Bundespolitik entwickeln. Ja, das hört sich ja gut an. Ich werde versuchen, wenn es dann irgendwie passt, selber da zu sein. Ansonsten würde ich sagen, seid fleißig und einen schönen Abend, Schwarzbart. Dir auch, und wir brauchen dich zu sehen. Entschuldigung, tschüss, Don Schwarzbart. Na, mal schauen, vielleicht wechsle ich mal wieder den Dresscode. Ja, ihr habt den Dresscode nicht gesehen, deswegen meine merkwürdige Einleitung. Aber wenn's passt, dann könnt ihr das ja live erleben. Deswegen Dietrich Corninghaus und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.